hast du heute schon Danke gesagt für so viel schöne Sachen. Hast du heute schon Danke gesagt, Gott will dir Freude machen. Zum Wohnen ein Haus, zum Schlafen ein Bett, zum Spielen die Freunde sind so nett. Ja, hast du heute schon Danke gesagt für so viel schöne Sachen. Hast du heute schon Danke gesagt, Gott will dir Freude machen. Das Brot auf dem Tisch, die Milch in dem Krug und Kleider, die haben wir genug. Ja, hast du heute schon Danke gesagt für so viel schöne Sachen? Hast du heute schon Danke gesagt, Gott will dir Freude machen. Und weißt du auch schon, dass Jesus dich mag, dass er mit uns geht von Tag zu Tag? Ja, hast du heute schon Danke gesagt für so viel schöne Sachen? Hast du heute schon Danke gesagt, Gott will dir Freude machen.